Als Content Managerin bin ich dafür zuständig, dass die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle auf der Webseite unseres Unternehmens, in den sozialen Netzwerken und verschiedenen Internetportalen erscheinen. Was viele Menschen heute also gerne in ihrer Freizeit machen, ist für mich mein Beruf. Für meinen Beruf brauche ich eine starke Online-Affinität und ein großes Interesse an Computern, denn die meiste Zeit sitze ich eben doch am Rechner. Besonders wichtig ist ein sicherer Umgang mit der fachspezifischen Software, dem sogenannten CMS, das heißt dem Content Management System. Mit diesem System kann ich alle Inhalte bearbeiten und pflegen. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, die Zusammenarbeit mit den externen Textautoren, Grafikern oder Fotografen zu koordinieren. Für diesen Teil meiner Arbeit sind Organisationstalent sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit zwingende Voraussetzungen. Doch meine Arbeit erfordert nicht nur technisches Wissen und organisatorisches Geschick. Vielmehr muss ich oft auch kreativ tätig werden, denn einerseits verfasse ich manche Texte selbst, andererseits bestimme ich die ästhetische Gestaltung der Inhalte auf der Webseite. Das ist natürlich noch nicht alles. Stehen die Inhalte einmal im Netz, beobachte ich die Reaktion unserer Zielgruppe und analysiere das Online-Verhalten der Webnutzer. Auf Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse muss ich die Inhalte anschließend aktualisieren, um die Performance der Webseite weiter zu optimieren. Soweit ich weiß, gibt es für meinen Beruf bisher kein Studium und auch keine passende Ausbildung. Ich selbst habe einen Bachelor in Journalismus und Marketing gemacht. Doch bereits während des Studiums habe ich an der Uni ein Online-Magazin erstellt und dadurch einige Erfahrungen als Online-Redakteurin gesammelt.